Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. Back again. Back again. Da sind wir wieder mit dem Backhauscast im Juli 2017. Bei gefühlt 95% Luftfeuchtigkeit. Es ist dampfig. Jo. Ja. Und gewitterig hier und dort, oder? Bei uns ist Gewitter gerade, ja. Aber ich denke, die Leitung hält. Bei uns ist das ja alles unterirdisch, nicht wie in anderen Gegenden, wo so ein Blitzschlag mal so ein Router zerlegt auf einmal dann, ne? Aber letzte Mal gehört, wie sowas geht, ja. Jo, manchmal hängen die Trafos auch mitten in der Oberleitung und wenn er da reinknallt, dann ist Ende. Fliegt die Keramik daher. So jo. Sieht das aus. Ja, machen wir mal eine Bestandsaufnahme. Wie schaut's denn aus? Genau, eigentlich wollte ich ja jetzt anregen, wir stellen uns mal dem Alphabet nach vor. Ja, das können wir machen. Dann käme ich zuerst. Hallo, mein Name ist Frank Backhaus, ich bin die nordrhein-westfälische Abordnung. Jo, da bin ich dran. Ich bin der Klaus, ich bin zurzeit in Bayern stationiert. Ja, also vom Alphabet her bin ich ja dann dran. Ich bin der Ralf, ich bin heute Gast. Und zurzeit im schönen Vogtland, temporär wohnhaft, also nur zu Besuch. Hab ich ein Glück, ich bin der Einzige, der noch nichts gesagt hat und ich zähle gerade noch, wann ich im Alphabet dran bin. Moin. Das hat geklappt. Ich sitze in Hamburg und freue mich, dass ich da bin. Und ja. Du bist der Sam. Sam. Und du bist der Sam. Der Sam mit Z, deswegen kommst du auch am Ende des Alphabets A. So. Sam. Ja, Mensch, dann machen wir es doch. Ist da jetzt schon eine gute Sitte, dass ich unseren Gast einmal kurz mal schnell mal vorstelle, damit auch jeder weiß, wer hier heute zu Besuch ist an unserem virtuellen Küchentisch. Ich habe mir da ein bisschen was so aufgeschrieben. In seiner Twitter-Bio steht, nur echt mit 52 Keksen, Baustellenkind, verwirrt und hosenlos, Podcaster und nimmt hier nicht alles so ernst. Ohne Pizza und Kaffee, würde ich sagen, ist sein Leben wahrscheinlich sinnlos. Er macht den Nebensprechen-Podcast und die Flimmerfragen und er besteht darauf, nicht kochen zu können, sondern nur Nahrungsmittel zu erwärmen. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen an den Ralf Meyer. Yay! Hallo! Yay. Ich bin richtig überwältigt, so viel hätte ich von mir nicht erzählen können. Ja, siehst du, jetzt hast du es mal auf Band, das kannst du dir rausschneiden jetzt, wenn du dich mal vorstellen musst. Ja, das werde ich auch tun und jetzt habe ich gar nichts mehr zu erzählen, kann ja eigentlich wieder gehen, oder? Wir machen das so, dass wir unsere Gäste vorstellen, weil dieses stell dich mal selber vor, habe ich oft mitgekriegt, das ist dann immer schwierig. Da weiß man schon direkt nicht, was man sagen soll am Anfang bei so einem Gespräch. Ja, ja, aber schön zusammengefasst. Muss ich jetzt noch Fragen dazu erläutern oder beantworten oder ist du alles kannst, klar soweit? Du kannst jetzt spontan ergänzen oder im Laufe des Abends dann noch immer dann schön mit reinspringen. Dann machen wir im Laufe des Abends, oder? Ja. Nahrungsmittel erwärmen, sag mal, mit dem Waffeleisen, das war aber ein bisschen mehr als nur Nahrungsmittel erwärmen, oder? Ja, nö, ich habe das Waffeleisen angemacht, die Nahrungsmittel dort reingetan und dann waren die irgendwann warm und verzehrfertig. So, Hand auf Herz, hast du den Teig selber gemacht oder hast du so ein Fertigen aus der Tube gekauft? Habe ich nicht. Also ich habe so einen fertigen ausgerollten sogar gekauft. Oh. Nicht mal aus der Tube, den habe ich, ja, das gibt's. Das gibt's, da war komplett fertig. Nee, also so Waffelteig, ja, ich habe ja das leider aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft, nochmal Waffeln wirklich selber zu machen. Das stand noch auf der Liste, das habe ich nicht geschafft aufgrund von Verpeiltheit und Zeit. Und ich habe überwiegend andere Schweinereien damit gemacht und habe somit bewiesen, dass man nicht Waffeln backen muss mit einem Waffeleisen, sondern nur was Waffelzeichnung hat hier. Ja, da kann man natürlich auch schöne andere Sachen mitmachen. Genau. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt. Ich wusste nämlich schon gar nicht mehr alles, was ich damit getrieben habe. Ja, du hast ja dankenswerterweise dem Waffeleisen eine Weiterbildung zum Kontaktgrill gegönnt. Das, genau. Ist ja die erste Zusatzqualifikation, die unser Waffeleisen hat. Und dafür herzlichen Dank, dass du das auf dich genommen hast. Jetzt, jetzt habe ich hier noch eine kleine Anmerkung von der Redaktion. Frank, würdest du auch mal mit aufnehmen, falls das hier gewittertechnisch bei mir die Sicherung raushaut? Ah, jo, das hilft auch vielleicht notfalls. Dass wir am Ende dann doch noch was zusammenschnipseln können, falls hier was schief geht. Mhm. Ja. Kriegen wir hin, gell? Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Band läuft. Genau. Jo, dann bleiben wir gleich beim Waffeleisen und machen das, worauf, glaube ich, der ein oder andere wartet. Es gab ja wieder Bewerbungen für das Waffeleisen. Zurzeit weilt es ja im Sauerland und hat da viel Whisky getrunken, habe ich gehört. Der Stefan hat da eine sehr schöne Folge aufgenommen, wie er Waffeln backt. Und ich lese mal vor, wer diesmal alles mit dabei ist. Und zwar ist das auf der Nummer 0, und ich fange bei 0 an, weil ich einen Würfel von 0 bis 9 habe und wir haben 10 Leute. Auf der 0, Startnummer 0, der Obi-Wan, dann kommt der Elite-Hörer, der Planet Kai, dann das Geo-Gedöns. Auf 4 haben wir den Hatti, dann kommt die Gerichteküche, der Rikscha-Andi ist wieder dabei, Arne, ich glaube, der Arne war auch bei jedem Mal bis jetzt schon mit im Rennen. Der Grill-Zombie hat sich gemeldet und ganz am Schluss auf der 9 steht die Steffi von den Flimmerfragen. Ja, da waren ein paar sehr schöne Tweets diesmal dabei bei der Anmeldung für das Waffeleisen. Mit zwei habe ich mir mal rausgesucht. Und zwar genau die Steffi hat nämlich geschrieben, ein Wanderwaffeleisen, das wäre der Hit, da manche Schwangere... ich fange nochmal von vorne an. Das reimt sich nämlich, da muss man richtig lesen. Ein Wanderwaffeleisen, das wäre der Hit, da machen Schwangere zur Geluststillung gerne mit. Ja, an der Stelle herzlichen Glückwunsch zum kommenden Nachwuchs hier auch vom Backhauscast Richtung Steffi. Und der Grillzombie hat geschrieben, willst du das hier anwesende Wanderwaffeleisen temporär zu deinem Wanderwaffeleisen nehmen? Ja, ich will. Ja. So, das ist aber auch schön. Ja, so wollen wir das hören. Sehr, sehr schön. Das war jetzt der erste Heiratsantrag an das Wanderwaffeleisen. Ich notiere das mal in der Lebenslinie. Ja. Naja. Temporär wird mehr so Lebensabschnitt Wanderwaffeleisen werden, oder wie heißt das dann? Ja. Naja, gut. Ehe für alle, bitte. Ehe für alle, machst du nichts. Waffeln für alle. Hui. Waffeln für alle, genau. Ja, dann, ihr hört das schon, oder? Roll the dice. Ich schwing mal hier die Würfel. Ich bin immer so gespannt. Ja, und los geht's. Uff. Es ist die 1 und damit ist es der Elite-Hörer. Hey. Oh, da kann er mit seiner Oma kann er Waffeln backen. Ja, oh ja. Aus Kartoffelmehl. nicht nur Pfannkuchen, sondern auch so richtige. So. Ja, da bin ich gespannt. Da werde ich doch mal das übliche Beweisfoto machen. Jetzt komme ich gerade nicht drauf, wie haben denn die Kartoffeln dann nochmal geheißen da in der Pfalz? Rotbeeren? Krummbeere. Krummbeere in der Pfalz. Genau. Ja, da die. Ja. Genau, das war so ein auch wirklich netter Podcast, wo er mit seiner Oma über das Waffelbacken gesprochen hat und ihr dann ihm klar gemacht hat, weil sie zu wenig Weizenmehl hatten, haben sie dann die mit aus geriebene Kartoffel gemacht. Was im Prinzip der Rheinländer würde sagen, das sind Refkuchen. Ja. Toll. Bin ich gespannt, was er mitmacht mit dem Waffeleisen. Jo, ich bin auch gespannt. Oder ob er da mal zur Oma in Altenheim nimmt. Ich weiß gar nicht, ob die im Altenheim wohnt, ehrlich gesagt. Aber. Weiß ich auch nicht. Aber der kann es ja vertragen. Der fährt viel Fahrrad, habe ich gehört in seinem Podcast. Der ist ja fast einen lieben langen Tag irgendwo unterwegs. Ja, prima, super. Also, lieber Michael, herzlichen Glückwunsch. Und wir werden das dann so weitergeben an den Stefan, dass der das einpackt und dir zukommen lässt. Ja, und an alle, die es dann heute leider nicht geworden sind, gebt nicht auf, bleibt dran, dann kommt das Waffeleisen auch zu euch. Nur noch 3 Stück auf Lager, rufen Sie jetzt an. Rufen Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesflagge an. Ja, genau. Jo. Oh, ja, sehr, sehr schön. Jo. Ansonsten sagen wir natürlich Danke an der Stelle auch für die zahlreichen Erwähnungen hier und da in diversen Podcast-Projekten von unseren Freunden und Bekannten, die uns da ab und zu immer auch mal wieder mit ins Rennen werfen. Da freue ich mich dann immer, wenn ich da was höre, hier und da. Ne? Too much to mention, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, das war schon einiges. Ja, war schon einiges. Selbst sehr, sehr im schön. Sendegarten ist das Wort Wanderwaffeleisen kurz aufgetaucht. Ja, im direkten Zusammenhang mit dem Wort Klamauk. Ah. Also Klamauk. Klamauk? Also wirklich. Da ist quasi Klärungsbedarf. Das habe ich gegoogelt. Das Klamauk musste ich auch erstmal googeln, was das überhaupt heißt. Nein, passt schon alles. Alles Spaß. Ja, alles Spaß. Also so eine innovative Idee kann man doch nicht als Klamauk verschreien. Das geht doch gar nicht. Ja, das ist, ich glaube, es ging mir um das restliche Format. Ja, okay, das ist ja dann Geschmackssache. Ja, aber also in so einem Metaformat sollte man nicht werbend sein. Ja, das passt schon. Ich denke es doch auch. Ja. Ralf, du machst einen Podcast, der nennt sich Flimmerfragen. Mhm, mache ich, ja. Das heißt, jeden Montag 20.30 Uhr gibt es ein Rätsel zum Thema Film. Habe ich das so richtig, oder? Ja, also das war jetzt bis vor der Sommerpause. Und nach der Sommerpause werden wir einen anderen Tag und eine andere Uhrzeit haben. Okay. Das wird dann der Sonntag sein. Wir schwanken noch zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr. Also wir wollten eigentlich die 20.30 Uhr beibehalten. Allerdings ist uns nahegelegt worden, dass das eventuell mit dem Tatort kollidieren könnte. Und da sind wir noch am Überlegen, ob wir da entsprechend einfach 30 Minuten eher machen. Aber also, du hast voll und ganz recht. Es geht um Film, Fernsehen, Kino, alles, was so damit zu tun hat. Serien, wir hatten auch schon Kinoplakate, sowas. Ja, also alles, was so ein bisschen damit zu tun hat. Ja, da habe ich mir nämlich was überlegt zu dem Thema. Ich habe nämlich hier mir mal die Mühe gemacht und habe hier 20 Filmzitate auf dem Bildschirm. Oh. Ich werde gnadenlos scheitern. Du bist ja nicht allein. Du bist ja nicht alleine. Ich hatte du wirst ja nicht alleine scheitern. Okay. Hatte ja eigentlich, Sam und ich scheitern gerne mit. Genau. Ja. Und Viola kann auch mit scheitern, wenn sie scheitern. Wenn sie reden kann, ansonsten, ich muss da was machen, Scheiter weil ich hab ja das C hier hinter dem. Genau. Jawohl, Herr Captain. Jetzt hier, Zupp, machen wir mal. Hallo nach Berlin. Jetzt ist nur die Frage, hat sie die Awareness, dass sie spielen kann? Nein. Ja. Nein. Haben wir ein Amt? Amt, 3-2. Ja. Nein, wir haben auf jeden Fall haben wir Krach. Mach aus, sie schlägt die Kinder. Oh Gott. Ihr nehmt das auf, los. Vergesst das nicht. Moment mal. Ach, das heißt das mit dem AUF-Namen. Ah ja. Das klingt nicht gut. Das machen wir erstmal wieder aus, so lang. Genau. Da ist noch viel Potenzial nach oben. Da muss erst noch jemand ins Bettchen, genau. Liebe Grüße an den John derweil. Ja. Und den Ach, das kannst du auf die Entfernung hören, wäre das, ach so, du hast beide, ja, dann geht's. Ja, dann machen wir doch derweil mal, bis vielleicht Berlin dann doch noch so weit ist, machen wir doch mal hier ein paar Fragen, oder? Ralf, bist du fit? Ja. Pass auf, es ist bestimmt gar nicht so schwer, weil ich habe nur Filme genommen, die ich auch wirklich geschaut habe. Und ich schaue ja nicht so viel. Ist das jetzt gut für uns oder ist das jetzt gut für dich? Es kann natürlich sein, dass da ein bisschen deine etwas spätere Geburt dir im Weg stehen könnte, vielleicht hier und da bei dem einen oder anderen Film. Aber Scheiße, verdammt, denke ich mir. Ich leg mal locker los mit Zitat Nummer 1. Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Ist aus welchem Film? Ding, ding, ding, ding, ding. Ja, wer kann, ruft rein. Ernsthaft? Der Pate. Der Pate, richtig. Hi. Das ist Don Vito Corleone, Marlon Brando in der Pate 1972. So, das war der erste Punkt für den Sam. Wer schreibt Sam? Mit? Ich hab notiert, Sam. Sam, wie alt warst du? 72? Ach so, nee, das war ja. Warte, lass mal überlegen. Ach so, nee, das geht ja gar nicht. Teilen das, durch die Null. Ja. Sind wir im Minusbereich an der Stelle. Stack Overflow. Okay. Nummer zwei. Mir ist egal, wie reich er ist. Hauptsache, er hat eine eigene Yacht, seinen privaten Eisenbahnwagen und seine eigene Zahnpasta. Wer hat das gesagt und in welchem Film? Oh. Ich schiebe. Ich schiebe. Ich auch. Sam? Der ist noch nicht fertig mit Googlen. Der Google. Weißt du es schon oder googelst du noch? Das war Marilyn Monroe als Sugar in dem schönen Film Manche mögen's heiß aus dem Jahr 1959. Okay. Birthday, ja, aber keiner, ehrlich, also dabei noch gar keiner von uns geboren. Das ist ja. Och, den gibt's sogar auf Netflix jetzt. Du kannst dann nachschauen heute nach der Sendung noch. Klasse. Oh. Super. Nummer drei. Toto, ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr in Kansas sind. Was? Toto, Komma, Toto? Ich habe das Gefühl, Komma, dass wir nicht mehr in Kansas sind. Ausrufezeichen. So, ich notiere mir gerade nicht so viel Bier trinken beim Film gucken. Ich sehe schon. Es wird noch leichter nachher. Es kommen auch nachher noch leichtere. Also, das wäre gewesen Judy Garland als Dorothy Gale in dem schönen Film Der Zauberer von Oz 1939. So, jetzt aber, pass auf, da bin ich gespannt, wer als erster reinbrüllt. Ich sehe tote Menschen. Sixth Sense. Richtig. Wer hat's gesagt? Sam. Ja, du hast es jetzt auch gesagt. Das sehr gut. Ja, das ist unbestreitbar richtig. Nein, der kleine Junge hat's gesagt. Ich glaube, er heißt Cole Sear, wird er ausgesprochen. Sixth Sense 1999. Den hast du gesehen, Ralf, oder? Ich glaube nicht. Ich mag aber keine auch? Horrorfilme zu meiner Verteidigung. Jetzt, und das geht in die Richtung. Oh, das geht schon in die Richtung. Jetzt habe ich gedacht, wo du doch letztes Jahr für jeden Tag einen Film geschaut hast. Ja, aber in der Tat, ich kann mit dem Genre Horror nichts anfangen. Ja. Ich habe es probiert. Ja. Und probiere es auch immer mal wieder, aber geht nicht. Ja, das ist ja mehr so Mystery. So richtig Horror ist das ja nicht. Ich finde das eher lustig, wenn der Fahrradfahrer mit dem Reifen um den Hals dann neben dem Auto steht und anklopft. Aber ist vielleicht auch meine Art von Humor. Das kommt natürlich auch immer dazu. Das ist doch nicht Horror. Das ist doch lustig. Ist. Ja. Genau. Lachen aus Apokalypse Now rausgehen. Dann, kann man machen. Aber dann wird er die fünf wahrscheinlich auch nicht kennen. Der ist nämlich, da habe ich gedacht, den wird schwierig. Aber schauen wir mal. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Ich bin schizophren und das bin ich auch. Ah, das hat man letztens bei den Flimmerfragen, verdammt. Ich muss ich das wissen. Das hätte ich jetzt an das deiner Stelle nicht gesagt. Ja, in der Tat hat das Rätsel Steffi gestellt. Ja. Und, jetzt muss ich überlegen. Ich könnte ja einfach nachgucken, aber das wäre zu einfach. Ja, ich gebe noch ein bisschen Zeit, auch für die Leute, die jetzt zu Hause zuhören. Man, ihr könnt jetzt in euer Handy reinbrüllen, wir hören das dann. Bitte, wenn ihr jetzt gerade in der Straßenbahn sitzt, brüllt jetzt in euer Handy die Lösung. Auch den Nachbarn anbrüllen. Genau, und den Nachbarn auch anbrüllen. Das ist aus dem Twitter. Ich sag kurz, das ist aus dem Film Was ist mit Bob? Mit Bill Murray und Richard Dreyfuss. Das ist, wo Richard Dreyfuss ist ein Psychotherapeut, will in Urlaub und wird dann von seinem liebsten Kunden belagert im Urlaub die ganze Zeit. Ja, gut, jetzt aber kommt, Jungs. Jetzt im Chor, bin ich mir sicher. Jetzt aber. Nummer 6. Aber was, wenn es kein Morgen gibt? Heute gab es nämlich auch keins. Täglich grüßt das Murmeltier. Richtig. Hey. Phil Connors. Auch Bill Murray, täglich grüßt das Murmeltier, 1993. Gut, es wird einfacher jetzt, weil irgendwann kommt einer, wo alle brüllen. Die Nummer 7, ich spuck dir ins Auge und blende dich. Ritter der Kokosnuss. Das sieht nicht gut aus für mich. Monty Pythons Quest for the Holy Grail. Ihr setzt rein. For the Holy Grail. Hier ist etwas very fantastic spoken. John Cleese als der Schwarze Ritter. Der Film ist von 1975, um ja auch ein bisschen unserem Bildungsauftrag nachzukommen. So, der John Cleese hat mir auch sehr gut gefallen als deutsch sprechender Kellner im bayerischen Restaurant. Oh ja, das hattest du heute vertwittert, gell? Ja, ja, stimmt, das ist auch sehr nett. Ja, apropos, wo du schon sagst, Restaurant. Ich habe eine Wassermelone getragen. Komm jetzt. Ein Klassiker. Ich habe eine Wassermelone getragen. Ich habe eine Wassermelone getragen. Ich habe Arme Ritter gemacht, das wüsste ich. Viola schreibt Dirty Dancing. Viola schreibt Dirty Dancing und das stimmt. Hey. Ach, ein, ja. Baby, Jennifer Grey sagt das, wo sie das erste Mal da in diese geheime Tanzveranstaltung reinplatzt und ganz erstaunt ist, was sie da tun. Dann fragen sie, was machst du denn hier? Und sie sagt, ich habe eine Wassermelone getragen. Das stimmt, sie hat die Wassermelone getragen dahin. Das ist richtig. Okay. Das ist ein böses Rätsel. Ein böses Rätsel. Ja, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Du wirst auch noch einen Treffer landen, hoffe ich doch. Na, also, ich hoffe es auch. Na, schauen wir mal. Die Nummer 9. Einer dieser Meinungsforscher wollte mich testen. Ich genoss seine Leber mit ein paar Pfafferbohnen, dazu einen ausgezeichneten Chianti. Schweigender Lämmer, siehst du, Ralf, geht doch. Geht doch. Dr. Hannibal Lecter, Anthony Hopkins. 1991. Ich mag keine Horrorfilme. Ja, ja, aber das muss man, das also spätestens bei dem Chianti, das hat man schon mal irgendwo in irgendeinem Zusammenhang gehört, das Zitat. Ja, ich glaube auch, das ist hier und da schon mal gefallen. Nummer 10. Ich denke doch, dass Marcellus Wallace, mein Mann und ihr Boss, ihnen gesagt hat, sie sollen mich ausführen. Richtig, wer was? Der Ralf, also sehr gut. Fiction, das muss man kennen. Ja, sie sollen mich ausführen und alles tun, was ich will. Also ich will tanzen, ich will gewinnen, ich will diese Trophäe, also tanzen sie gut. Mia Wallace, Uma Thurman in Pulp Fiction 1994. So, jetzt aber, Nummer 11. Eine Schnapszahl. Dumm ist, der Dummes tut. Dumm ist der Dummes tut. Forrest Gump. Mhm. Ja. Tom Hanks, 94. So, jetzt kommt eigentlich mein Lieblingszitat. Ich find's wunderbar. Die Nummer 12. Er hat die Augen meines Vaters. Gomez, nehmen Sie ihm aus dem Mund. Gottes Willen. Was ist denn das? Nochmal. Er hat die Augen meines Vaters. Gomez, nehmen Sie ihm aus dem Mund. Scheiße. Nee. Nee? Nee. Alle beide? Nee. Sam auch nicht? Viola sagt Adams Family. Die Viola hat recht, das ist die Adams Family. Genau. Adams das Family. Sagt Morticia Adams sagt das zu ihrem Mann in einer Szene. Ja, die Adams Family in verrückter Tradition. Oh, geil. Ja. Die Nummer 13. Alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Fight Club? Es könnte Fight Club sein, ja. Ja, Fight Club. Fight Club. Genau, das sagt Tyler Durden sagt das im Fight Club, alias Brad Pitt. So, der beste Freund eines Mannes ist seine Mutter. Wer hat das gesagt? Der beste Freund eines Mannes ist seine Mutter. Gregor Gysi? Ja, in welchem? Okay, in welchem Film? Bundestagswahl 2017. Ja, die Auflösung ist gleich sehr makaber. Ich bin gespannt. Okay. Der beste Freund eines Mannes ist seine Mutter. Hat gesagt Norman Bates in Psycho 1960. Oh, ja. Au. Heidi, Heidi. Wer weiß, wie der Film ausgeht, der hat jetzt vielleicht ein kleines Schmunzeln im Gesicht. Man weiß es nicht. Ein Volk sollte keine Angst vor seiner Regierung haben. Eine Regierung sollte Angst vor ihrem Volk haben. Viola? Schreibt Viola was? Nein. Leider nicht. Nee, schreibt sie. Nee. Viola ist heute per Chat zugeschaltet. Das ist hier der Telefonjoker quasi. Das ist aus dem Film Vendetta. Wie Vendetta? Das hat der selber gesagt. Kennt den einer den Film? Ich kenne den Film, der steht seit Ewigkeiten auf meiner Liste, dass ich den nochmal gucken sollte. Ja. Das ist jetzt dann ein Grund dafür. Ja, dann weißt du schon mal eins. Nummer 16. Hey, wie siehst du denn aus? Bist du gerannt? Lola rennt. Habe ich nie gesehen, aber es würde Lola passen. Rennt. Ich würde jetzt nochmal Forrest Gump sagen. Aber die Viola das, sagt Lola rennt. Lola rennt, Viola stimmt. Lola hat recht. Lola, eine sehr schöne Szene, weil die rennt ja wirklich den ganzen Film und dann, das ist ganz relativ am Ende, wo die beiden sich dann endlich treffen, das ist ja der Moritz bleibt treu, ist der Manni und sie ist Franka Potente, ja die Lola, und er schaut sie dann ganz fassungslos an, ja, wie siehst du denn aus, bist du gerannt? Er hat den ganzen Film nichts anderes gemacht, also schon sehr, sehr nett. Nummer 17, wir haben es dann auch gleich, 21 Stück habe ich, die machen wir jetzt durch, so viel Zeit nehmen wir uns. Ja. Die Nummer 17, mal gucken, der ist eigentlich bekannt, der Teppich hat den Raum erst richtig gemütlich gemacht. Oh, Big Lebowski. Richtig, Sam. Sam. Der Dude. Ralf schweigt vor sich hin und notiert gerade mit, was er alles noch schauen muss. Nee, den habe ich in der Tat erst gesehen. Ja. Ich habe halt so viele Filme gesehen, dass dann halt so die Kleinigkeiten, die so alltäglich sind, auch, ich muss immer ein Stück durchblättern, was da so in Frage kommt. Ja. Ja, zumindest siehst du mal, dass das gar nicht so einfach ist, ne? Mal eben so ein Zitat dazu beantworten. Ich weiß das. Ja, ja. Ich weiß das. Genau. Machen wir die 18, da bin ich gespannt. Ich bin gar nicht schlecht, man hat mich nur so gezeichnet. Oh, den habe ich auf DVD, glaube ich. Hier, Bugs Bunny und wie heißt er? Bugs Bunny ist nah dran. Schlechtes Spiel mit Roger Rabbit oder so? Ich weiß. Genau, falsches Spiel mit Roger Rabbit. Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Sehr gut, Sam. Das ist Jessica Rabbit, gesprochen von Kathleen Turner. Die sagt das zu dem Privatdetektiv da, der sie verhört. So, jetzt aber. Streicht die Küchenabfälle für die Aussätzigen, keine Gnade mehr bei Hinrichtungen und sagt Weihnachten ab, hat wer Helden gesagt? Helden in Strumpfhosen. Den habe ich auch auf DVD. Ist das da auch drin? Also im Original ist es von der Sheriff von Nottingham, Alan Rickman in Robin Hood, König der Diebe, 1991. Nein, ernsthaft? Ja. Oh Gott. Da kommt der auch. Na gut. Die sind aber auch ziemlich ähnlich, die Filme, finde ich. Ja, das haben ja so Parodien an sich, ne? So, zwei Stück haben wir noch. Die Nummer 20. Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Das müsstest du für mich nochmal sagen, du warst nämlich kurz weg hier audiotechnisch. Also, Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Ja, Viola schreibt zurück in die Zukunft. Und das stimmt. Back to the future. Zurück in die Zukunft. Und jetzt gibt's noch eine kleine Bonusfrage, 21. Ein hübsches kleines Nichts, das Sie da beinahe anhaben. Genau. Irgendwas James Bond. Sam ist gut, ja. James Bond, stimmt. Ja, sehr allgemein. Ja, Diamantenfieber. Wow. Sagt James Bond Sean Connery zu Tiffany Case, gespielt von Jill St. John. Ja, das waren unser Ausflug in die Flimmerfragen, Ralf. Ja. Ja? Also für gewöhnlich hat man bei den Flimmerfragen etwas mehr Zeit. Ja. Und auch die Möglichkeit zu googeln. Zu googeln, ah. Ja, okay. Ja, ja. Sonst wäre es wahrscheinlich dann auch. Ja, klar, das ist ja auch gemein. Ich habe ja die Lösung hier gehabt und habe ja auch einen ganzen Tag Zeit gehabt dafür. Ja. Und du hast die Filme alle gesehen. Ach so, ich dachte, die habe ich tatsächlich alle gesehen, ja. Aber viel mehr auch nicht. Nicht mal bei den Flimmerfragen orientieren. Du hast jetzt 40 Filme Zeit, davon hast du vielleicht 5 Stück gesehen, also hast noch ein bisschen was nachzuholen bis zum Ende der Sommerferien. Da würde ich dann mal nochmal verschwert reinhören, ja, das mache ich. Gut, ja. Habe ich, kam ich drauf, da war irgendwie auf Spiegel Online, gab es da so eine Fotostrecke mit den besten Filmzitaten. Da dachte ich, das mache ich. Wenn der Ralf zu Besuch kommt, dann schauen wir mal da durch. Also, wie gesagt. Ich habe immerhin 2 oder 3 gewusst. Ja, immerhin. Er hat die Augen meines Vaters, komm, es nehmen Sie ihm aus dem Mund. In diesem Sinne, Frank. Das amtliche Endergebnis. Oder? Ja? Ja. Also Sam ist der ganz haushohe Gewinner. Gefolgt von Viola, dann Frank und dann Ralf. Yay, Erster. Yeah. Yeah. Klaus hat alle gewusst, komisch. Ja. Ich hab ja einen. Ja, das war nett. Das war sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Das war sehr schön. Gut. Ja. Genau. War toll. Ja, wir führen eine neue Kategorie ein im Backhauscast, Ladies and Gentlemen. Und zwar die Kategorie Lektüre. Und wir wollen jedes Mal Lektüre? Ich stehe mal kurz auf und leck an der Türe. Warte. Leck mal die Türe? Also wir wollen eine... so klein, das kann ich im Sitzen hier passen. Eine kleine Bücherstellung einführen. Oh. Nee, das hat die Nachbarin gesagt, soll ich nicht mehr machen. Ach so. Was hat sie denn dagegen? Komisches Dorf, wo ihr da wohnt. Ja, Entschuldigung, Frank. Ja, alles gut. Lektüre, ja. Wie sagt man denn sonst dazu? Weltliteratur im Backhauscast, um das Niveau zu heben. Weltliteratur, jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Ja. Also ich habe hier Weltliteratur gekauft für 3,50 Euro beim Rewe-Markt in Bergneustadt. Unter der ISBN-Nummer 978-386-941-4225 ist es aus dem Komet Verlag das Weltliteraturwerk Rheinische Küche, Spezialitäten aus der Region geworden. Na, ich lese mal den Klappentext. Ja, bitte. Der Rheinländer gilt als frohsinnigste aller Deutschen. Er hat Humor und ist gesellig. Wo also könnte er sich wohler fühlen als im Brauhaus? Begeben Sie sich mit diesem liebevoll gestalteten Kochbuch auf einen Streifzug uriger Gemütlichkeit und lernen Sie die rheinische Vorderkarte, die Speisekarte, richtig zu deuten. Wir erläutern Ihnen, worum es sich bei Surkappes, halbe Hahn, Äppelschlott, Riffkoche, Äzezup und Kölsche Kaviar handelt und liefern die Traditionsrezepte gleich mit dazu. Freuen Sie sich auf eine handfeste und herzhafte Küche, die aus einfachen Grundzutaten herrlich schmackhafte Gerichte zu zaubern weiß. Wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen der rheinischen Spezialitäten. Ja, aus dem Komet Verlag. Ist sehr zu empfehlen. Ist Weltliteratur. Weltliteratur. Es gibt eine sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein sage und schreiben fast 20 Seiten starkes Vorwort mit der Überschrift Et bleef nix wie et war. Und daraus kann ich ja später mal vorlesen, wie einer auf die Idee gekommen ist, dieses kleine Büchlein hier zu schreiben. Darin enthalten... Geschrieben von Jean Pütz. Ja, so. ich habe den Autor leider noch nicht herausgefunden. Auf jeden Fall schreibt er hier, dass er in Berührung mit dieser Traditionsküche gekommen sei. Ganz klassisch, wie man es vermutet, in der schönen Stadt Stuttgart. Was sagst du dazu, Ralf? Ist das Großbereich vom KVB, oder? Ich habe mal auf meine VRS-Fahrkarte geguckt. Stuttgart war nicht dabei. Naja, gut. Jo. Also so schlecht sind die Schwaben jetzt auch nicht, was das Essen angeht. Aber gut, ich war jetzt auch noch nicht wirklich im Rheinland, um da einen direkten Vergleich ziehen zu können. Das muss ich ehrlich zugeben. Ist das eine Form von Heimwehbekämpfen gewesen oder was? Oder wie kommt man da drauf? Das war jetzt so in der Tat mein Gedankengang dazu. Ja. So in Stuttgart sitzen und dann, ach, hätte ich jetzt ein paar Riffkuchen, Mensch. Ich schreibe es. Aber immer nur Spätzle wird halt auch langweilig, ne? Maultasche. Genau. Maultäschle, Spätzle, Linsen und Spatzen. Ja, Frank, hast du denn ein Gericht jetzt schon mal gekocht davon oder hast du noch nicht? Oder was ist damit? Ja, hast du da schon? Also ich sag mal, beim Durchblättern habe ich entdeckt, dass ich ja tatsächlich auch schon mal Gerichte davon gekocht habe. Logischerweise der Reefkoche, Strammer Max habe ich auch schon gekocht. Himmel und Äd, das kennen wir auch. Und ja, es gibt aber auch Dinge wie den Kölschen Kaviar. Den habe ich noch nicht gekocht. Und ihr könnt ja mal raten, was ist Kölscher Kaviar? Kölscher Kaviar. Also, wie machen wir das? Kaviar, das sind ja die Eier vom Stör, oder? Ah, jo. Jo, so. Und was nü? Das ist der Kölscher Stör. Ja, hauen Sie uns mal zwei in die Pfanne. Nee, Sam! Kölscher Kaviar. Kölscher Kaviar. Sieht das dann auch aus, wie Kaviar ausschaut, wenn es fertig ist, oder ist das ganz was anderes, nee, wie mit dem halben Hahn? Überhaupt nicht. Ach, ich könnte jetzt eigentlich mal, ja. Ich hätte eine Vermutung. Ich schick dir nachher mal auf Telegram das Foto, das kannst du mit in die Shownotes packen. Ja, das kannst du mir. Der Ralf hat eine Vermutung, genau, hat er gesagt, da bin ich gespannt. Jetzt, ja, also so Kaviar, und wenn die Farbe nicht passt, und Köln ist ja sowieso etwas abstrakt, das könnte Met sein. Oh ja, also eine Wurstware ist richtig. Es ist allerdings geräucherte Blutwurst. Ich lese das Rezept für 4 Personen. Man nehme 600 Gramm geräucherte Blutwurst, 4 Zwiebeln, 4 Gewürzjurken, scharfer Senf, zu Senf kommen wir später noch, 40 Gramm Butter, 4 Röggelchen. Kölscher Kaviar, die Blutwurst schälen und in Scheiben schneiden, anschließend kleinwürfeln, die Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden, Blutwurstwürfel und Zwiebelringe auf Tellern anrichten, Gewürzgurken blättrig schneiden und ebenfalls auf den Tellern anrichten, mit einem Esslöffel scharfen Senf garnieren. Dazu isst man traditionell Röggelchen. Das sei hier verraten, das sind kleine Roggenbrötchen oder auch frisches Graubrot. Dieses Gericht eignet sich hervorragend für Partybuffets oder ein schnelles Abendessen. Ja, Kölscher Kaviar. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich hätte gern die vegane Ausführung. Ich nehme die saure Gurke und die Zwiebel. Ja. Ah nein, das Roggenbrötchen können wir auch noch nehmen. Also ich finde, das klingt gut. Ja, kannte ich nicht. Kölscher Kaviar. Ja. Weißt du? Ja, würde ich probieren. Ja, lecker Flünz und ja, alles schon. Schon wieder was gelernt hier vom Bernd. An der Stelle. Ja, ich höre schon, da kommt noch das ein oder andere dann immer mal wahrscheinlich auf uns zugeflogen demnächst, genau, oder? Genau, genau. Ein halber Hahn kommt dann geflogen. Ja, halber Hähne und was man hier noch also hat, Panas. Grüße ins Sauerland, da wurde letztens schon mal, sollte im Wanderwaffeleisen zubereitet werden, eine Panas. Hätte mich auch mal interessiert, wie das funktioniert. Werden wir vielleicht hören dann bei Gelegenheit. Das kann ja sein. Genau. Ja. Genau. So, Sam, hast du Hunger jetzt, oder? Bedingt. Bedingt? Nee, ich war so still, weil ich muss was googeln, weil ich habe mich erinnert, dass es gibt ja eine Redensart im kölschen Raum, wenn ich mich richtig erinnere, dass man dem Zugereisten sagt, sag eins Blutwurst. Und dann antwortet der schlaue Zugereiste und sagt, Blutwurst, und das ist halt falsch, weil es eben Flönz ist. Flönz ist. Achso. Genau. Ich muss eben schnell googeln, das ist ein Schibulett. Wir haben ja einen Bildungsauftrag, hast du gesagt, das ist ein Schibulett. Ja. Wer möchte, kann Schibulett googeln. Schibulett. Schibulett. Schibulett. Schibulett. Schibulett. Okay. Ja, ich google jetzt nix. Ich hab die Dusche zu. Podcast. Ach, den Browser. So, Entschuldigung. Ja. Oh. Ich hatte hier gerade noch Düsseldorfer Senfrostbraten entdeckt. Oh. Tja. Lass mich raten. Da gebe Düsseldorfer Senf zu, oder? Zutaten. Süßer Senf. Na, hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte jetzt gedacht, hier der extra Schärfe oder hier. Naja, jut, was soll's. Ach, da ist der Rheinländer auch nicht ganz strack mit seinem eigenen Gedöns. Ja. Klingt echt lecker, schreibt Viola ob dem Chat. Moment, klingt echt nicht lecker. Also klingt echt nicht. Nicht kann ich nicht so lesen. Ein kleines Wort. So ja, ist eine Nichtinformation. kann das Hirn nicht auflösen. Nee. Ich kann so. Auf jeden Fall sagen, man muss vorsichtig sein, wenn man das Wort Senf auf Twitter schreibt. Verstehe ich gar nicht. Da passieren wilde Sachen. Und ich habe es erst gar nicht geschrieben. Also wer es ein bisschen verfolgt hat, weil ich muss es auch heute hier nochmal loswerden und mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bedanken beim Palk und beim Obi-Wan vom Geo-Gedöns. Ich kurz zusammengefasst die Geschichte. Ich glaube, ich habe irgendwann mal mein Abendessen vertwittert. Macht man ja ab und zu mal, wenn man alleine vorm Tisch sitzt, ne? Und da lag irgendwo in greifbarer Nähe wohl eine Tube Löwensenf und ich habe auch geschrieben, hier war Bratwurst mit Knödel und Rotkraut oder was das war und richtig gutem Senf. So, da kam natürlich direkt der Anschiss aus dem Osten. Löwensenf wäre ja wohl gar nichts, ne? Ich hätte das falsch geschrieben, das müsste Bautzener heißen. So. Darüber habe ich jetzt, erstmal Stillschweigen gewahrt, habe dann Schützenhilfe vom Onkel Harti bekommen, der hier bei den Uniologen, der wohnt nämlich in Düsseldorf oder da in der Ecke irgendwo. Ja, großes Hin und Her. Ich habe dann immer wieder mal was vertwittert, wo immer meist dann doch der Löwensenf rumlag und habe auf weitere Anfragen mal darauf hingewiesen, dass hier bei mir im Labor bis jetzt keine Spende von Bautzener Senf eingegangen ist, geschweige denn, dass ich einen gescheiten davon irgendwo kriegen tat hier bei mir im Dorf. Ich kriege zwar den mittelscharfen, aber den da gibt's ja auch wohl richtig anderen noch. Bundesweit. Und, ja, und den habe ich das aber hier nicht auf. Das ist auch die beste Sorte, ja. Ja, und ich habe den auf jeden Fall hier nicht auftun können und jetzt habe ich ein Paket gekriegt gestern und ich kann nur so viel sagen, vielen Dank, ich bin versorgt mit Senf in sämtlichen Geschmacksrichtungen und Größenordnungen, also vom, ich glaube das eine ist ein Kilo fast und dann habe ich zwei kleine, einmal süß und einmal den scharfen, alles von der Firma Bautzener und sogar ein Einhorn-Ketchup mit Glitzer. Juhu! Also, Einhorn-Ketchup. Das gab's aber zu DDR-Zeiten nicht. Das gab es zu DDR-Zeiten nicht, genau. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich, obwohl das jetzt schon so lange her ist, dass ich persönlich eigentlich über die, was im Osten eigentlich gab und was nicht gab und so, eigentlich sehr, sehr wenig weiß. Ich habe das zusammengefasst mit den Worten, alles, was ich weiß, habe ich aus Goodbye Lenin gelernt. Spreewalder Gurken. Wie hieß dieser andere? Der Kaffee hieß Mokka irgendwas ist und selbst das hat Mokka er nicht drauf. Mokka Fix Gold, genau. Ja. Haben die denn nicht diese Gurkengläser immer umetikettiert? Ja, weil es gab ja nach der Wende nichts mehr und die Mutter bei Lenin hat ja nichts mehr mitgekriegt von der Wende. Genau. Und, ja, mussten sie alle so ein bisschen improvisieren. Ja, der füllt dann immer schwer um, dann die, genau. Die guten, ja, ja, genau. Die kühne Gurken in das alte. Aber ich glaube, das Gurkenglas war das Schwierigste zu bekommen irgendwie. Da musste irgendwie dann Wochen rumeiern, dass es keine Gurken gäbe im Moment irgendwie oder was, bis er so ein leeres Glas gefunden hat. Genau. Ja. Das ist ein netter Film auch. Aber das ist mir dabei aufgefallen, dass das nicht. Ich kann mich erinnern, Frank, wir waren mal mit dem Onkel, wir haben in Berlin einen Onkel wohnen, wir waren mal in Ostberlin drüben, wo die Mauer noch stand. Ja, da waren wir aber auch noch relativ. Also ich musste mich noch nicht rasieren, das weiß ich. Das ist also schon länger her. Ja. Ist das so? Ja. Doch, kann sein, ja. Ich glaube, das war einen Tag nach dieser 40-Jahr-Feier. Und Ostberlin war menschenleer. Das war echt gespenstisch. Da war kein Mensch auf der Straße. Naja. Ja. Ich kann mich nur erinnern mit dem Zwang. Zwangsumtausch gab es noch. Das heißt, der Fatih musste haben wir nicht irgendwie. Haben wir nicht ausgegeben gekriegt, den Zwangsumtausch. Nee. Und verschenken, ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall haben wir dann im Ratskeller haben wir dann Mischgulasch bestellt. Und wir haben auch welchen gekriegt. Der am Nachbartisch hatte nur noch Soße bekommen dann. Ja. Mit dem schönen Wort an den Kellner, wo der fragt, wie hat direkt, sagt der Knochen trocken am Nachbartisch. Ja, soweit ganz gut. Ich habe das Fleisch ein bisschen vermisst. Nicht vermischt, vermisst. Also, er war schon relativ entspannt eigentlich dann, ja. Nee, ich weiß gar nicht, dann waren wir irgendwie in einem Kaufhaus, kann ich mich noch erinnern. Aber irgendwie haben wir da auch nichts mitgenommen. Oder man durfte nicht, ich weiß das halt alles gar nicht. Das ist mir dabei aufgefallen, dass ich da gar nicht irgendwie mich da... Ja. Also den Robotron High-End-Rechner, den wollten wir auch. Das war irgendwie im vierstelligen Ostmark-Bereich angesiedelt, der da stand in dem Kaufhaus. Ich weiß nur, dass wir sind auf dem Alex raufgefahren mit dem Aufzug und wieder runter und wieder rauf und Kaffee getrunken da oben. Und wir haben die Ostmark, wir haben sie nicht ausgegeben bekommen. Es ging einfach nicht. Ja, ich meine mich zu erinnern, Fatih hat noch das Beste versucht, dann das irgendwie in Bier umzusetzen, aber auch das war dann irgendwie wohl nicht mehr tragbar an einer gewissen Stelle. Wie habt ihr denn umgetauscht, sag mal? Du musstest, glaube ich, 20 Mark umtauschen damals. Den Zwangsumtausch, ja. Das ist schon viel gewesen gerade. Ja. Wir waren ja zu dritt drüben und das ist schon. Du musstet ihr alle 20 Mark tauschen oder? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube nur die Erwachsenen. Das ist kritisch gewesen, ja. Ich weiß es auch nicht mehr, ob alle. Ich glaube, Kinder nicht. Nee, aber ich glaube, die Erwachsenen. Nicht mehr zu sagen, ja. Ja. Und selbst der Onkel, selbst der Onkel, der kein Kind von Traurigkeit ist, der hat dann auch gesagt, nee, ich kann nicht noch so ein Bier jetzt trinken. Hier schmeckt einfach nicht mehr. Ja. Und das hab ich eher sehr, sehr selten gehört von diesem Mann. Ja. Auf jeden Fall sind wir ja dann Friedrichstraße, sind wir ja rüber, durch einen Tränenpalast gewackelt. Dadurch dieses Labyrinth. Und das war für mich total interessant, als ich dann Jahre später wieder in Berlin war und man konnte Friedrichstraße einfach aussteigen, den Bahnhof verlassen und da umherlatschen. Also ich weiß, das hat sich sowas von komisch angefühlt. Und ja, ich war da echt berührt. Ich fand es faszinierend, das jetzt so machen zu können. Das hat um mich herum keiner verstanden, aber die Kollegen, mit denen ich da unterwegs war, die standen auch da nie in der Schlange und mussten hier, zeigen Sie mal Ihr Ohr vor und dann Stempel und noch ein prüfender Blick und dann auf dem Rückweg, kommst du auch wieder rein nach dem Westen oder nicht? Also es war schon strange und gut, dass es rum ist und dass es jetzt so ist, wie es ist. Ralf, hast du die Mauer bewusst miterlebt oder bist du ja, vom Jahrgang her in 88 später, ne? Geboren, ja. Ja, okay. Und ja, 89 der Mauerfall, 90 die Wiedervereinigung. Ja. Also mir wird nachgesagt, ich hätte bei den Demonstrationen aktiv geklatscht, aber daran erinnern kann ich mich nicht mehr. Sauber. Ja. Der Schnuller muss weg. Die Nabelschnur muss weg. Also ein Jahr später erst. Ja. Das wäre arg komisch, Klaus. Ja, ich habe auch noch mal gerechnet gerade. Das war jetzt. Es ist schon länger her. Jetzt alles. Sie sind aber kurz angebunden, ja. Ja. Oh. Okay, ich schmeiße dich schon rein in die Kasse. Ja, komm hier. Gut, alles klar. So, danke. Dankeschön. So. Mertz. So. Ansonsten waren wir dann erst dann später wieder in den neuen Bundesländern zu Musik machen. Da kann ich mich dann, da habe ich noch eher dann noch Erinnerungen dran. Dann in Chemnitz und in Zwickau waren wir auch, gell? Übernachtet mal. Ja. In Zittau. Zittau, genau. Ja, das ist ja schon Zwickau. Fast Polen. Zittau ist schon, ja, das war auch auf dem Weg nach Polen. Zittau ist übrigens hinter Bautzen, ne? So grob, glaube ich. Mhm. Und das ist da am Freiländereck. Genau, richtig. Also, da hätte ich damals schon Senf mitnehmen können. Genau. Wenn ich das gewusst hätte. Aber du hast ja jetzt mittelscharfen Senf für die nächsten 20 Jahre. Ich bin sehr, sehr gut versorgt von den Jungs vom Geo-Gedöns. Also ich brauche also Senf erstmal nicht einkaufen. Was? Ja, aber Bratwürste vielleicht. Ach so, ja, das ja klar, das Material dafür habe ich natürlich dann jetzt am Wochenende schon besorgt. Dass ich jetzt immer schöne Würstel daheim hab, ne? Damit ich das dann. Ich hoffe, du hast einen Thüringer Roster besorgt und. Was? Ich hoffe, du hast Roster besorgt anstatt oberbergische Bratwurst, sonst kriegst du das nächste Paket. Ja, dicke Sauerländer. Du kannst da toll auch dicke Sauerländer kaufen und essen. Oh, ich kann mir auch Fleischwurst warm machen im Siedebad. Oh und ja. Dazu essen. Ja, okay. Ja. Nicht wieder dieses Trauma. Aber das Thema hatten wir schon. Nee, ja. Ich habe jetzt erstmal einen bunten Strauß an Wurstwaren gekauft, die sich etwas länger halten. Okay. Definiere bunten Strauß. Ja, Thüringer Dingens und dann Nürnberger, also alles immer aus irgendeiner Stadt offensichtlich. Würstchen kommen immer aus Städten, ist euch das schon aufgefallen? Frankfurter? Ja. Ja, Wiener. Wiener. Breslauer habe ich mir sagen lassen. Brutzler. Aber man kann ja noch mal ein bisschen Werbung machen, oder? Ja, klar. Geht ja gerade um die Wurst. Und ja. Bald ist ja Potstock. Ich weiß nicht, trifft man da jemand von euch? Nein, nicht. Also schade. Ich glaube niemanden von uns, ja. Ja, dann kann man ja trotzdem noch mal aufrufen. Es wird dort Thüringer Rostbratwurst geben. Das lag bis gestern noch in meinen Händen. Mittlerweile liegt die Wurst in meinen Händen. Und wir haben auch uns entschlossen, so verschiedene Würste zur Verkostung noch zusammensuchen zu wollen. Also wer das so eine regionale Spezialität hat, sowas so in Richtung Knacker oder ja, Würstchen und Würste, die länger haltbar sind, immer her damit. Wir wollen das vielleicht auch aufnehmen. Keine Ahnung. Ist gesagt worden, auf jeden Fall soll es eine Wurstverkostung geben. Also auf dem Potstock geht's um die Wurst. Ja. Auch. Ja, definitiv. Ich habe das gut. Jetzt auch so verstanden, wer kann, soll sein Würstchen mitbringen. Genau. Aber nicht wundern, wenn es dann geteilt wird und und die Tränen fließen wie Spechlein auf der Wiesen. So, jetzt genug von Würstchen. Ja, kommen wir zu etwas anderem. Also, wenn ihr Senf braucht, ich... Ich könnte notfalls aushelfen, muss ich nur rechtzeitig weiterschicken. Nee, meine natürlich nicht, den behalte ich hier. Ja, du musst den Düsseldorfer dann weiterschicken, das ist dir ja klar. Die 4 Kilo, die hier im Keller noch lagern, ne? Ja. Was kostet denn ein Glas Senf und was kosten 10? Genau. Ja. Letztes Jahr, wo ich am Potstock war, da ist die Wurst ja selber gemacht worden. Das weiß ich, das war auch ein Knaller. Das war der Kai Daniel Du, ich sag jetzt mal mit seinem Küchenteam. Ich weiß nicht, wer alles mit dabei war. Ich habe jetzt aber keinen anderen Namen gerade parat. Die haben da tatsächlich selbst gewurstet, sagt man, ne? Also mit durchdrehen und irgendwie in Plastik verpacken und auf den Grill legen. Ja, das war gut. Das war richtig gut. Das muss ich schon sagen. Ja. Ja, Potstock, wer Zeit und Lust hat, auf jeden Fall hinfahren. Ich glaube, Tagesticket gibt es diesmal auch, ne? Bei der Runde, gibt's. Ne? Ja. Das heißt, man kann auch mal für ein Stündchen oder zwei nach Sorschied fahren. Das ist im schönen Hunsrück, richtig? Richtig. Oder? Richtig. Genau. Da, wo, wäre sogar ein Flughafen in der Nähe. Ja, da, wo Fuchs und Hase und Dromedar sich gute Nacht sagen. Da. Und die Mücken fliegen. Ja, nehmt Autan mit. Ja, das fällt mir jetzt auch kein anderes. Das ist wie Tempotasche. Du, also Mückenzeug mitnehmen. Auf jeden Fall. Und dann, Ralf, du bist auf jeden Fall da, nehme ich mal an, ne? Ich bin da, ja. Ja, dann schicken wir dich hier vom Backhauscast mit Grüßen auf jeden Fall dahin. Wenn ihr eure Würstchen teilt, dann könnt ihr an uns denken. Immer. Oh je, ich kann an der Verkostung nicht teilnehmen. Ich sehe das schon. Mach deinen Kopf frei, dann geht es. Denk an Hundewelpen. Das ist ja noch schlimmer. Ach so, ja, stimmt. Das, ja. Naja, irgendwas anders halt. Ja, wird gemacht. So, ich muss erstmal einen Schluck trinken, nämlich auch da kann ich heute hier aufwarten mit Mio Mio Mate. Auch aus dem Care-Paket, was ich aus dem Osten gekriegt habe, schmeckt auch sehr gut. Nochmals. Ja. Prost. Prost. Das fehlt mir noch auf meiner Live-Goal-Liste. Ich bin bisher immer nur bei Club Mate hängen geblieben. Ja. Ja, ich habe auch die Clubmatte, weil die kriege ich hier bei meinem Getränkehändler per WhatsApp. Mio Mio hat er nicht. Jetzt war schon schwer genug, dass er die Clubmate auf den Plan kriegt. Aber man muss ja auch noch Ziele haben, ne? Das heißt, ich habe ja dann eine leere Flasche. Demnächst, die werde ich ihm mal ganz vorsichtig mal zustecken, weil da steht ja hinten eine Lieferadresse drauf. Dann schauen wir mal, ob man da mit einem kleinen Wink mit dem ganzen Jägerzaun superschwellig. Sich was superschwellig was machen lässt an der Stelle. Oh, hervorragend. Er hat die Augen meines Vaters. So. Ja, ein herzliches Dank auch noch an alle, die bisher bei unserer Wir machen dem Backhauscast ein Logo-Aktion mitgemacht haben. Wir haben da jetzt ja einige schon erhalten und auch auf unserem Blog hochgeladen. Ja, wir sind noch offen für weitere ebenso tolle Vorschläge, wie die jetzt dort sind, und verlängern die Aktion auf jeden Fall noch um einen Monat. So haben wir es beschlossen. Genau. Ja, jetzt für die Ferienzeit, ne? Da, wenn man sich mit der Familie langweilt, dann kann man uns ja ein Logo malen derweil oder so. Malen nach Zahlen. Ja, das wäre auch eine Idee, mit so kleinen Zifferchen dran. Ja, genau, zum selber ausmalen. Oh, ein Rubbel los. Ein Rubbel los. Was ist denn da los? Ein Rubbel los. Also. Ach so. Ja. Was haben wir denn sonst erlebt? Ich habe nicht so viel erlebt jetzt, weil ich ja noch arbeiten muss. Bei uns gehen die Ferien erst los und ich habe jetzt Ende August Urlaub. Frank hat doch Urlaub. Frank hat doch bestimmt schon wilde Storys erlebt, oder? Ja, habe ich, genau. Ja, Montag Regen. Dienstag Regen. Von Mittwoch, oben oder von unten? Mittwoch Regen, der von unten kommt. Ah. Mittwochnachmittag Regen, der von der Seite kommt. Regen, der von vorne kommt. Aha. Und Regen, der von hinten kommt. Ja, mein Urlaub ist großartig. Und wie war's Wetter? Ja, genauso. Machst du Urlaub, dann erlebst du was. Ja, aber wenn man zu Hause vor dem Rechner sitzen möchte, da braucht man doch jetzt nicht unbedingt das Wetter, oder? Ja. Ich weiß, eine gewagte These. Ja, bei drei Kindern kommt da der Lagerkoller dann irgendwann. Ne? Oh ja, oh, das habe ich ganz vergessen. Das ist ja so, dann setzt der Fluchtreflex ein und hält genau bis 2,50 Meter vor der Haustür. Und dann bist du schon nass. Und dann, ja, dann ist es doch scheiße mit dem Regen. Ja, ja. Verständlich. Ja, so kann es gehen. Ich habe also Urlaub im Oberbergischen gebucht und da musste man mit solchen Dingen einfach eben rechnen. Da kann man ja auch mal unter die Dusche gehen. Ja, aber du hast doch jetzt ein schönes Kochbuch dir gekauft. Da kannst du doch mal schön von A bis Z mal durchkochen. Um mal mein BMI endgültig in Richtung 35 zu bekommen. Ja, das ist aber auch gut. Rheinische Bohnensuppe. Ja. Dann ist wenigstens auch für Akustik gesorgt. Also auf Seite 43 Rheinische Küche, Spezialitäten aus der Region, Komet Verlag, ISBN Nummer, ach, hatten wir schon, ne? Ja, okay. Ich hoffe, du kannst mir einen Link zur Verfügung stellen. Ja, gibt's bei Amazon. Auch für 3,50. Okay. Können wir ein Wettkochen machen im Podcast? Genau. Ja, das ist das Kochen im Podcast ist eine schwierige Angelegenheit. Ja, ich hörte davon. Ja. Sehen Sie doch mal hier, wie lecker das aussieht. Okay. Ja. Das ist genau wie mit unserem Pantomime-Cast. Da hatten wir nie den richtigen Durchbruch mitgeschafft. Ja, da hat selbst die Nullnummer ist ja irgendwie schon kaum gehört worden damals. Ja, ja. Die, auch von denen, die zugehört haben. Wir schenken euch 5 Minuten Stille. Genießt sie. Wer weiß, ob ihr sie nochmal bekommt. Das ist ihr richtig. Habt ja Kinder. Okay. Ansonsten, ich habe mit dem Hatti zusammen die Night of the Pots da nochmal durchexerziert. Das hat ja wahrscheinlich auch der ein oder andere schon mitbekommen. Mhm. Da gab es jetzt dann doch sehr schöne Hilfsangebote auch hier und da. Da bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt nochmal tun oder nicht. Da sind wir aber noch in Diskussion. Und ansonsten, jetzt muss ich mal überlegen, was war das letzte Mal, haben wir uns im Ende Mai, ne? Ende Juni. Waren wir? Ende Juni. Das ja, ist ja. Juni waren wir letzte Mal zusammen. Ja. Nee, da war eigentlich nur Arbeit jetzt da bei dem LKW-Hersteller. Da nicht mal Musik war, dazwischen gescheit. War bei mir auch so. Ja. Sehr durch Arbeit dominiert. Ja. Alles Dinge, worüber man nicht unbedingt sprechen kann, weil das hat mit Pflege zu tun und mit Menschen und dann bist du ganz schnell an der Grenze dessen, was du erzählen kannst. Es war auf jeden Fall anstrengendst, wenn sich junge Menschen an die Köppe bekommen und sich das Klassengemeinschaft nennt und dann weinend vor einem sitzen. Mehr sei mal nicht weiter erzählt. Das wird sonst zu traurig. Ralf wird bei dir auf der Arbeit auch geweint. Ja, aber du meistens schon oder? Vor Arbeitsbeginn, ja. Vor Arbeitsbeginn. Ja. Am Türrahmen festklammern und weinen. Ja, genau. Ich will so nicht. Genau. Ich will da nicht hin. An der Schiebetür festklammern, bis sie bricht. Qualitätsfahrzeug, echt. Ich bin immer sehr dankbar für diese Posts auf Twitter. Das erheitert meinen Tag enorm. Deinen wahrscheinlich nicht so, meinen dann schon. Ja, nur. Nützt ja nichts. Genau, es nützt ja nichts. In welche Richtung geht das denn jetzt? Anderen geht's noch beschissener wie mir, oder was? Darauf wird's wohl hinauslaufen, ja. Genau. Oh, was geht mir heute Gorderich? Ich guck mal, was der Ralf twittert. Oh, guck mal, Auto kaputt, yay, super, alles easy hier. Meins läuft. Alles klar. Was ist passiert? Schule brennt. Oh, egal. Deswegen auch der Zusatz, nimmt nicht alles so ernst. Ja. So, ihr habt das schon ein paar. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, bei mir ist Twitter auf dem Handy in dem Ordner schwer abgelegt. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, doch. Manchmal schon. Ja. Gut. Gibt es aus Hamburg noch was Schönes Neues? Oder schläft Hamburg schon? Bis auf den Regen? Nee. Sich Regen bringt Segen. Wir hatten unseren Urlaub ja schon. Die Kinder sind ja noch so klein, da sind wir vor dem Ferienansturm gefahren. Wir können das ja noch. Einmal können wir es noch machen. Dann geht es in die Schule ab September. Geht in die Schule. Der nächste Jahr September. Nächstes Jahr. Tja, da ist dann Schluss mit lustig. So. Das haben sie mir damals auch versprochen, aber. Gut, ich denke mal Berlin und Dreisbach werden wir wohl heute nicht mehr hören. Das machen wir ein andermal. Und ja, muss man nichts erzwingen hier heute. Ich habe nämlich nichts mehr auf meiner Liste. Viola schreibt, nur lesen. Ja, das mit dem Hintergrund, ne, Viola, dann ist das so. Nur lesen. Du kannst auch tippen, dann lesen wir es vor. Also das, was wir meinen, was wert ist, vorzulesen. Der schreibt, aha. Ah, ja. Aha. Ich glaube, der Vorschlag kommt so nicht. So steht schon, ich muss dann auch los. Ne? Ja. Böses Ührchen. Gut, ja, dann würde ich sagen, genau. An der Stelle herzlichen Dank. So. Herzliches Dank. Herzliches Dank, ne? Herzlichen Dank, so in Hochdeutsch, ja, dass du hier dabei warst heute. Ja, das hat mich gefreut, danke. War sehr nett und danke für das tolle Wanderwaffeleisen. Ich hatte sehr viel Freude damit. Ja. Hast du den Code eingetipselt in deinem Geocaching? Ja, habe ich in der Tat gemacht. Ja, ja. Sehr ja. brav. Ja. Dann ich habe extra nachgefragt. Ja, können wir schön tracken, wo es nämlich überall rum ist. Genau. Sehr gut. Ja, sage ich auch vielen Dank, Ralf. Hat mich wieder mal gefreut. Wir haben ja schon ab und zu mal miteinander geschwatzt. Und ja. Das machen wir mal wieder. Ja, wir müssen dieses über Osten und Westen mal, glaube ich, mal ein ernstes Wort reden. Können wir gerne tun, aber da möchte ich nicht alleine aussagefähig sein. Da gibt es nämlich, ich verweigere die Aussage. Ja, wir haben ja letztens da aus deiner Senfdebatte ist ja dann so richtig Nahrungsmitteldebatte entstanden. Das war erstaunlich. Da kann selbst ich sogar noch einiges nicht. Ja. Ah, okay. Nachzulesen auf dem großen Adventure Game twitter.com, ein Spiel für die ganze Familie. MB präsentiert. Genau. Und ich sage Dankeschön an den Frank. Ja, fürs Kommen. Sehr gerne. Das war sozusagen unsere große, wunderschöne Sommerausgabe, während andere Podcasts Hossa in der Toskana machen, sind ja, Hossa wir hier live Toskana. On air. Live on tape. Und ein Moin Moin nach Hamburg. Ja, in Hamburg sag mal Tschüss. So sieht das aus. Das und heißt ich sag, auf Wiedersehen. Das heißt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herrlich. Herrlich. Ja, dann bleibt mir doch nur das obligatorische Servus, macht es gut und passt auf euch auf. Ciao. Tschüss. Tschüss.